Pfingsturlaub 2019. Also jetzt fange ich nochmal an, so ein Blödsinn. Jetzt habe ich es fast 30 Mal richtig gesagt. Also nochmal, Pfingsturlaub 2017. Audioansichtskarte Nummer 30. Hallo Ralf. Zuerst das Audiobild. Ich sitze hier am Campingplatz in einer Poollandschaft und vor mir eine sehr bunte Röhrenrutschenanlage verschiedenster Art. Auch eine dunkle Rutsche gibt es. Das heißt, die ist rundherum geschlossen und wenn man da durchsaust, ist es richtig dunkel. Das Audio-Souvenir. Was ist in deinem Podcast Thema? Ja, manchmal Kaffee trinken auch. Du bist ja, glaube ich, jemand, der so eine richtige Kaffeetante ist. Wir haben jetzt hier ein Mobilhome. Dort gibt es natürlich einen Filter und eine Thermoskanne. Das wussten wir auch vorher, aber wir haben jetzt endlich wieder umgeschaltet auf den Percolator. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ich kenne es von Südafrika, eben der Percolator, also dieser, ja, mit diesem Siebstempel, also eine Glaskanne, Pulver rein, kochendes Wasser rein und dann ein bisschen setzen lassen den Kaffee und dann mit einem Sieb runterdrücken. Ich weiß, viele in Deutschland mögen das nicht, weil immer so ein kleines bisschen Kaffeesatz noch mit drin ist. Uns macht das nichts aus. Es ist eine sehr einfache Art, Kaffee zu kochen. Und das haben wir jetzt hier in Spanien wiederentdeckt und pflegen das. So, ja, ich hoffe, du verstehst mich einigermaßen. Im Hintergrund ist schon wieder Disco-Animation, großer Rambazamba auf der Bühne. Und drei Liegen weiter beobachtet mich eine Dame ganz intensiv. Deswegen habe ich mich am Anfang auch versprochen mit den 2019. Okay, also so viel für heute. Liebe Grüße mit dieser Audioansichtskarte. Der Christian. Ciao.